Prinzen mit derart deformierten Visagen und Strumpfhosen aus zart schmelzender Schokolade hätten sie im Bossfight am allerwenigsten erwartet. Die wütende Entschlossenheit, mit der sie kaputte Plastikschläger schwingen und wie sie auf das Minzstück eindreschen, wie unkontrolliert. Diese ans Feuer knallen, zerplatzen in einem diamantenen Regen. Wenn aber sie mit einem Schmetterling zusammenstoßen, verlieren sie ein Leben. Und wenn sie die Masse zu sehr wuchern lassen, verwandelt die sich in einen Geröllhaufen. Dann bliebe nur der Selbstmord mittels Schmetterling oder Felsbrocken. Wissen Sie, dass sie etwas ruft von außerhalb des Algorithmus? Auch wenn Ihnen niemand sagen kann, was außerhalb bedeutet. Sie wissen, die Bedingungen sind denkbar schlecht, um Weltformel oder Sinn des Lebens zu finden. Trotzdem waren sie nie besser ausgestattet. Ihr Equip ist Highscore-verdächtig. Also weitermachen mit dem Power Farming. Im allerbösesten Fall ist das kein Spiel mehr. Im allerbösesten Fall ist wirklich Schluss mit dem Ableben von Player One. Und dann fragst du dich, was dann? Dann startest du deinen Pixelhaufen von einem Flugzeugträger, um einen Atomschlag abzuwehren, auf deinen mobilen Vorgarten. Frisch aus der Trickkiste als Kollateralschäden getarnte Tomaten, 60 Megatonnen TNT in einem einzigen Radieschen. Der radiologische Befund? Innerhalb des Monitors sind sie vorübergehend sicher. Nun noch schnell die gegnerischen Fabriken in Sack und Asche werfen? Durch den Gesang der Wunderwaffe werden sie schutzlos ausgeliefert. Also laden sie die wütende Entschlossenheit, mit der sie kaputte Plastikschläger schwingen und wie sie auf das Minzstück eindreschen, wie unkontrolliert dies durch die Halle fegt, sich beschleunigt, sich teilt und vergrößert und immer mehr Blöcke auf einmal abräumt. An Fairtrade ist da nicht im Entferntesten zu denken. Das ist ein Squash-Turnier der Nimitz-Klasse, preisreduziert. Puh, lieber wären sie Diamantensammler und strichen mit ihren Händen über schwitzende Höhlenwände, deren Salzmuster bei Berührung zu singen beginnt. Sie wissen von bleichen skelettartigen Schmetterlingen, die hier irgendwo gefangen. Zombies der Schönheit. Sie wissen von einer schleimigen Masse, die hier unten unkontrolliert blüht, gurgelt und wächst. Sie wissen hoffentlich auch, dass sie die Schmetterlinge befreien müssen und abwarten, bis diese ans Feuer knallen, zerplatzen in einem diamantenen Regen. Wenn aber sie mit einem Schmetterling zusammenstoßen, verlieren sie ein Leben. Und wenn sie die Masse zu sehr wuchern lassen, verwandelt die sich in den vorletzten Spielstand. Jetzt knicken sie den Tech-Tree und setzen alles auf den Porno-Torpedo. Ihr Gegenspieler wird respawnen. Im massivsten Mehrspielermodus. Sie handeln vielleicht einen Sudden Death Mode aus. Was angesichts erhöhter Terrorgefahr in den Kindertagesstätten auch kein Spaß mehr ist. Alles scheitert daran, dass sie ihren Zweitwohnungsschlüssel verlegt. Ihre Minions sind daher ganz auf sich allein gestellt. Ab 70 nimmt das Game Over Risiko bizarre Züge an. Sie entschließen sich daher bewusst für Nichtraucherspiele.